den Räumen, die wir suchen, wenn wir träumen, auf ein weites Feld, auf ein weites Feld und unter Bäume. Tief in uns ist eine Landschaft, die uns verbindet, die die Nacht schafft. Dreh dich ab, lass alles leer, verlier den Blick, vergiss das Meer. Thank you, my love.